Bonifonie, ein Hörspiel von Frieda Feist. Musik Wolfgang Lackerschmidt. Regie Michael Schlimgen. Die Säge schweigt in sauren Zeiten. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Signores et Mesdames, als Ihr Gastgeber und künstlerischer Leiter von Captain Froggy's American Palace Bar bitte ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Für die spezielle Attraktion unseres Etablissements, die einzigartige, die unvergleichliche... Schluss damit. Schluss damit? Wovon reden Sie, Verehrteste? Ich kündige Ihren Auftritt an. Wem? Schauen Sie sich um. Ich kenne die Leute. Ja, diese Leute kenne ich auch. Das übliche Publikum. Kennen mögen Sie Ihre Leute, aber womöglich sind Sie nicht in der Lage, sie zu zählen, Senior Froschfinger. Ihr übliches Publikum besteht aus weniger als einer Handvoll verlorener Seelen. Dreieinhalb trübselige Süffel gereihen in leere Gläser. Weil Sie sich ein zweites Dünnbier nicht leisten können. Mein übliches Publikum? Meine Gäste möglicherweise, aber gewiss Ihr Publikum, Verehrteste. Sie stehen hier den Star da, die Einzigartige, die Unvergleichliche und so weiter, La Sierra. Ich bin nur ein Kleinunternehmer, den das Engagement einer weltbekannten Künstlerin doppelt ruiniert. Ihre Gage, teure Diva, ist höher als der Umsatz in jener guten alten Vergangenheit, als mir Ihre dissonanten Klangexperimente noch nicht die zahlreichen Stammgäste vergrault hatten. Sie quaken, Kapitän Froschmaul. Als ob Sie nicht besser wüssten, dass das Wunder einer Gagenzahlung aus Ihrer Kasse mir und meiner Band bislang nicht vergönnt war. Wo oben kein Silber hineintröpfelt, verehrteste Künstlerin, fließt unten kein Gold heraus. Beklagen Sie nicht die Naturgesetze, sondern danken Sie dem humanistischen Ideal, das mich dazu veranlasst, meinen eigenen Mangel, Brot, Fleisch und Wein, für Sie und Ihre Leute abzutrotzen. Knochen, Krümel, brackiges Wasser. Vorbei die Zeit, in denen die Kunst sich selbst genug war. Sie dürften sich an jene versunkene Ära noch erinnern, meine Liebe. Lange genug, schätze ich, sind Sie beim Tingeltangel. Lange genug, alte Froschrunzel, um diesen Schuppen als die notorisch leerste Kneipe zwischen Alaska und Feuerland bezeichnen zu dürfen. Sie müssen es wissen, in wie vielen Lokalitäten zwischen hier und nirgendwo die unvergleichliche La Sierra vor unbesetzten Stühlen gastiert hat. Oh ja. Es waren bei meinen Auftritten Stühle nicht besetzt. Zahlreiche sogar. Denn mein Publikum pflegte sich rasend vor Begeisterung mit stehendem Beifall für meine Darbietungen zu bedanken. In New York habe ich erfolgreich mit den großen Orchestern konkurriert, in Rio die Samba-Schulen vergessen lassen und in Mailand die Tenöre zum Verstummen gebracht. Und in Wien hat mir ein Kapellmeister in meiner Garderobe gestanden: La Sierra, Sie haben den Walzer neu erschaffen. Mein Bild war auf allen Plakatwänden. Mein Name stand über den Portalen der Konzerthallen in mannsgroßen Lettern. Mit Reklame lässt sich alles verkaufen. Dann machen Sie die Reklame, Froschhirn, mit der Sie meine Musik und Ihre gepanschten Drinks unter das Volk bringen. Haben Sie eine Ahnung, Verehrteste, was die Lettermacher heutzutage für mannsgroße Buchstaben verlangen? Selbst ist der Mann. Gehen Sie hinaus auf die Straße. Setzen Sie auf die Kraft Ihrer Stimme. Und auf meinen Mutterwitz und mein einnehmendes Wesen. Gerade die beiden könnten vor der Türe auf Sie warten, Froschkönig. Im Vollbesitz meiner Talente lasse ich mich von eben denselben hinaus begleiten, um mir ein paar Narren zu fangen, die meine offenen Rechnungen begleichen sollen. Die Säge übt sich in Geduld. Zum Bankett der Handelskammer, der Herr? Die Dame auf dem Weg in die Oper? Oder wollt ihr euch amüsieren, Leute? Unverschämt gut amüsieren. Kurz ist das Leben, lang die Nacht. Findet, denn lange genug habt ihr gesucht. Nur munter hereinspaziert, vertraut auf den guten alten Captain Froggy. Der Captain steuert euren Vergnügungsdampfer sicher durch eine lange Nacht. Old Froggy kennt den Hafen mit den kühlsten Getränken, der heißesten Musik und einer garantierten Bombenstimmung. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Senores y Mesdames, an Deck meines luxuriösen Etablissements American Palace Bar. Die Leinen los, schippern wir in einen unvergesslichen Abend, voll Dampf voraus in eine Nacht. Eine unsterbliche Nacht? Voll Dampf voraus in eine unsterbliche Nacht. Danke, mein vorübereilender Freund. Wohin so zügig? Ich weiß nicht. Kein Ziel vor Augen? Kein bestimmtes. Die Heimat der Heimatlosen. Ich bin in den Bergen zu Hause. Und machst einen Abstecher hinaus aufs weite Meer des Vergnügens. An Bord, Matrose, probiert ein Gläschen Tequila. Ihr zwei, du und dein Durst. Und sag dem Barkeeper, für die freundliche Unterstützung meiner Werbebotschaft hast du einen Trinkgut. Den letzten vom Dutzend. Das ist ja nett von Ihnen, aber ich trinke nicht. Ja, umso mehr, schätze ich, schaust du den Mädels nach. Die Auswahl an Damen im Captain Froggy's American Palace Bar genügt höchsten Ansprüchen, wie mir führende Kavaliere mit Vergnügen immer wieder bestätigen. Viel verstehe ich von Frauen nicht. Dir kommt ein netter Junge mehr entgegen? Ein Augenzwinkern und du bist mit jedem strammen Seemann in Captain Froggy's American Palace Bar im Gespräch. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen reden soll. Bist ein Härtefall, mein Junge, aber was immer dich juckt, Captain Froggy hält in seinem Etablissement das Ding bereit, mit dem du dich kratzen kannst. Gib mir 5 Minuten und ich habe ein Spielchen für dich arrangiert. Sie meinen mit Karten und Würfeln? Bei sowas begreife ich die Regeln nie. Und wenn ich dir verspreche, dass du in Captain Froggy's American Palace Bar trocken, warm und geborgen einem Morgen ohne Katzenjammer entgegensegeln kannst? Klingt nicht sehr unterhaltsam. Schnaps trinkt er keinen, von Weibern versteht er nichts, mit Kerlen kann er nicht reden. Und zum Zocken ist er zu dusselig. Aber unterhalten will er werden. Ich dachte, in der Stadt ist immer was geboten. So viel, dass auch für deinen Geschmack etwas dabei ist, Landratte. Habe ich schon die Bordkapelle erwähnt? Eine Kapelle? Musik? Seepferdchen galoppieren nach dem Rhythmus dieser Band. Und die Haie pfeifen die Melodien mit. Spielen die schon? Gleich fangen sie an. Die warten noch auf dich. Das muss ich mir anhören. Nur ein Schritt trennt dich vom großen Konzertsaal in Captain Froggy's American Palace Bar. Die Säge sehnt sich nach Applaus. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Senores y Mesdames, darf ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Für die spezielle Attraktion unseres Etablissements die einzigartige, unvergleichliche La Sierra und ihre singende Säge. Wirklich gefallen, Bonito. Sie meinen mich? Dich meine ich, mein Hübscher. Bonito, das bedeutet in meiner Sprache, dass du ein hübscher Junge bist. Ich weiß nicht. Du weißt nicht, ob es dir gefallen hat? Und ob es mir gefallen hat. Es war, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es war wunderbar. Prinzen haben das schon zu mir gesagt. Premierminister. Und einmal sogar ein Gesandter des Papstes. Vor all diesen Leuten haben Sie gespielt? Vor denen und vielen, vielen anderen. Ich... Ja? Ich hatte noch nicht so viele Zuhörer. Nur die Leute in meinem Dorf. Nicht alle, die da wohnen, aber meine Geschwister, die schon. Du bist auch ein Musikant. Ja, ich mache auch Musik. Einer von diesen Gitarrenzupfern? Eine Gitarre könnte ich mir nicht kaufen. So viel Geld hat bei uns im Dorf niemand. Ich spiele... Ja? Ich spiele mit 2 Stöckchen auf verschiedenen Gläsern. Auf allen, die wir daheim haben. Aber nur, wenn unser Vater nicht zu Hause ist. Früher, da war er oft weg. Jetzt ist er nicht mehr so gesund. Ob ich... Ja? Ob ich auch mal hier spielen darf? Die Säge wittert Konkurrenz. Hier? Hier willst du spielen? In Captain Frogs American Palace Bar willst du auf irgendwelchen Gläsern herumklimpern? Das wäre schön. Ich habe noch nie für ein richtiges Publikum spielen dürfen. Froggy! Stets zur Stelle! Immer zu Dienst. Mein Glückwunsch für den hübschen Jungen, mit dem Sie unsere vertraute Runde so ansprechend erweitert haben. Wünscht der Gentleman unserer hochverehrten Künstlerin eine Flasche Champagner zu spendieren? Der Gentleman wünscht, Ihre Bar zu seiner Bühne für ein Konzert auf Whiskygläsern zu machen. Von Künstlern, Jungchen, habe ich genug. Was ich brauche, sind Gäste. Die Leute drüben an der Bar. Totes Inventar. Kann sein, die mögen meine Musik. Und Ihnen beiden gefällt sie vielleicht auch. Ich stelle hohe Ansprüche. Ich mag nur, was mich nichts kostet. Dafür, dass ich meine Musik machen darf, dafür kann ich doch nichts verlangen. Nichts? Wenn ich nur spielen darf. Wenn das so ist? Wollen Sie auf Ihre alten Tage den Großherzigen spielen, Froschherz? Lass hören, was du drauf hast, Junge. Nur Gläser, die habe ich nicht. Davon findest du hinter der Theke genug. Und kein Gedanke an ein volles Glas. Du spielst für nichts, für absolut nichts, verstanden? Es ist mein Auftritt, den Sie diesem Bauernlümmel schenken. Es ist nicht Ihre Gage, die ich ihm zahle. Es ist meine Gage, die Sie mir nicht zahlen. Wenn die Kasse klingelt, sollen Sie Ihren Anteil bekommen, Gnädigste. Dem Jungen habe ich nichts versprochen. Noch nicht einmal für den Fall, er ist derjenige, der die Kasse zum Klingeln bringt. Glaubt er doch nicht. Weiß man's? Die Säge hört die Gläser klingen. Gar nicht so übel. Ein Amateur. Ihr Trommler wird Ihnen untreu, ist unvergleichlich. Ja, noch viel. Das hat was. Sehr viel. Die Leute mögen diesen Jungen. Sehr viel, Hermus. Wollen Sie es ihm beibringen? Wer sonst? Die Säge zeigt, wozu sie fähig ist. Die Säge sucht nach hohen Lagen. Die Säge singt in höchsten Tönen. Die Säge strebt dem Sieg entgegen. Die Säge feiert den Triumph. Sie haben meine Gläser haben Sie zerstört, zerspielt, zersägt. Aber nein, mein Froschkapitän, Ihre morschen Gläser haben sich vor meinen frischen, jungen Tönen zu Tode geschämt. Unser kleines Zusammenspiel, Bonito, hat mir großen Spaß gemacht. Wir sollten das bei Gelegenheit wiederholen. Nicht mit meinen Gläsern! Wenn Sie erlauben... Die Säge stutzt. Ja? Dass ich wieder mit Ihnen spielen darf? Die Säge staunt. Wäre ich sehr glücklich. Du willst noch einmal mit mir spielen, Bonita? Immer und immer wieder, wenn es nach mir geht. Da ist so viel, was ich von Ihnen lernen kann. Wenn ich dich so anschaue, Bonita, du könntest recht haben. Einiges wüsste ich dir beizubringen. Nur die Gläser, schade. Die sind zum Lernen zu dünn. Die Säge spielt vergebens ihre Reize aus. Es gefällt mir, was du kannst. Noch ist es viel zu wenig. Und wie du bist, Bonita. Ungeduldig, das bin ich. Ich möchte so vieles. Nimm, was du dir nehmen willst. Und doch möchte ich nur eines. Alles kannst du haben. Ich möchte, dass die ganze Welt mich hört. Ich frage Sie. Sie wissen es. Habe ich die Begabung? Du kannst ein Herz verzaubern, mein Hübscher. Ein Publikum verzaubern. Es begeistern. Wie sehr ich mir wünsche, ich könnte das. Seit ich Sie kenne... So förmlich, Bonito, musst du nicht sein. Da, wo ich herkomme, schulden wir Unerfahrenen unseren Lehrern und Meistern Respekt. Ich verdanke Ihnen so viel, Sierra. Erst seit ich Sie kenne, fühle ich... Und mir, mein Schöner, willst du deine Gefühle anvertrauen? Seit ich Sie kenne, weiß ich, was Musik wirklich ist. Erst jetzt höre ich, wie Musik wahrhaftig klingt. Das Leben besteht nicht allein aus Musik. Mir ist alles andere nicht wichtig. Hast du denn alles ausprobiert, Bonito? Ich habe so viel Zeit vergeudet, bis ich sie traf. Jetzt muss ich wissen, was ich tun kann, um Musik zu machen, die so vollkommen ist wie die ihre, La Sierra. Jede Künstlerin wünscht sich einen Verehrer wie dich. Die Säge lernt die Sehnsucht kennen. Und jede Frau verflucht ihn. Die Säge tritt in den Hintergrund. Frogmore's American Palace Bar, wie der Admiral sie liebt, voll bis auf den letzten Platz. Geben Sie Ihre gut gewässerten Cocktails neuerdings für die Hälfte ab, Froschblase. Der gehobene Geschmack liebt's nicht zu deftig. Im Gegenteil zwingt mich die gestiegene Nachfrage zur Anhebung der Preise. Mein Vorschlag, Süße, lass den alten Sack leer hängen. Schon um das Niveau der Gäste zu erhalten. Und kuschelig mit mir in einer weichen Ecke. Zum Kuscheln bist du mir nicht kantig genug, Muchacho. Hä? Der Herr amüsiert sich in Admiral Frogmore's American Palace Bar? Wenn die Weiber nicht so zickig wären. Ein Glück für uns Männer, dass wenigstens auf den guten alten Whisky Verlass ist. Ein wahrer Freund. Ich sehe an der Theke noch einen letzten freien Platz. Sichern Sie sich ein Glas vom Besten, der Herr. Die Fische in Ihrem Aquarium stinken neuerdings, Senor Capitano. Oh, pardon. Ich vergaß, dass der Erfolg Sie zum Admiral befördert hat, mein Froschkönig. Mich adelt mein gutes Herz. Heute ist die Pumpe, gestern war Ihr goldener Riecher das Organ Ihres stolzes Froschnase. Und wenn es morgen das Ohr für ein erblühendes Talent wäre, an mir ist alles vom Feinsten, Verehrteste. Er war ein Jüngelchen vom Lande, wird dereinst der Biograf unseres musikalischen Wunderkindes schreiben. Vom Lande und selbst dort gänzlich unbekannt, als ihm der noble Admiral Frogmore kostenlos die Prachtbühne seiner weltbekannten American Palace Bar überließ. Musik, oder ich singe selbst. Gnädigste tun gut daran, den künstlerischen Hintern gefälligst auf die Bühne zu heben. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Senores y Medam, als Ihr Gastgeber und künstlerischer Leiter von Admiral Frogmore's American Palace Bar darf ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Applaus für die einzigartige, unvergleichliche La Sierra und ihre singende Säge. Buh! Buh! Aufhören! Dank, liebe Freunde und Fans, Dank auch im Namen der Künstlerin für dieses umjubelte Opening einer klingenden, zwingenden Revue heißer Melodien und cooler Rhythmen. Sie wissen, die Direktorin von Admiral Frogmores formidabler American Palace Bar scheut keine Kosten und Mühen, wenn es um ihre Unterhaltung, ihr Vergnügen geht. Stolz darf ich Ihnen nun die absolute Attraktion zweier Kontinente präsentieren. Den begehrtesten Nachwuchsstar seit Wolfgang Mozart und dem jungen Elvis. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Senores y Mesdames, begrüßen Sie mit mir den strahlenden, den fantastischen, den fabulösen Bonito! Greift Partei. So redet kein Gentleman mit einem Künstler. So redet keine Angestellte mit einem Gast, Admiral Frogmores. So redet eine Lady mit einem Banausen. Eine Lady, Gnädigste, denkt sich ihren Teil und schweigt. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Senores y Mesdames, sofort und ohne Pause geht es weiter in unserem beliebten und bewährten Programm musikalischer Höhepunkte. Haben Sie die Absicht, selbst zur Trompete zu greifen, Frau Schlunge? Nicht so lange ich Größen wie Sie und Ihren hübschen Freund unter Vertrag habe, Verehrteste. Spiel weiter, Junge. Die mögen meine Musik nicht. Eine Pfeife pfeift ihn aus und schon erblüht unser Nachwuchstalent zur Mimose. Sorge dich nicht um die Leute, Bonito. Spiel für mich, für deine Lehrerin. Schlagen sich auf die Seite eines grölenden Flegels, wo sie den Jungen eigentlich beschützen sollten. Erfüllt ihre Börse, Froschkralle. Ich bin nicht der Einzige, der an ihm verdient. Die Gage, die ich Ihnen auszahle, spielt eher ein Teuerste. Ich gebe ihm mehr ab, als ich für mich behalte. Er nimmt an Ihrem Tisch Platz, sagt man, verschmäht jedoch Ihr Bett, Donna Sierra. Dann sagt doch, was zwei Seelen verbindet. Versteht hör ein Froschzipfel nie. Hör auf, Kleber, hau ab! Er treibt zu weit. Noch ein Satz und der Kerl geht über Bord. Was macht ihr da? Hey du! Hände weg von Admiral Frogmores Kapelle! Finger weg von Bonitos Gläsern! Da! Der macht meine Gläser kaputt! Oh, der hat's. Ich mach die Musik! Bonito, bleib auf der Bühne! Spiel weiter! Hört ihr das? Junge, komm zurück! Und das! Und das! Laufen Sie dem Jungen nach! Trotzen Sie seine Tränen, Sierra! Laufen Sie ihm nach, Admiral! Bieten Sie ihm einen ordentlichen Vertrag an! Ein andermal! Ich muss jetzt den Radau-Bruder um Kiel holen! Um den kümmere ich mich! Hola, Muchacho. Na, was denn? Komm, lass uns woanders hingehen. Sie sind doch noch aufgetaucht. Hier ist doch nichts los. Der Kuss der Säge. Die Säge möchte behalten, was sie nicht hat. Ohne Abschied will ich nicht gehen. Aber die richtigen Worte wollen mir auch nicht einfallen. Du willst uns verlassen? Ich gehe zurück in mein Dorf. Um wieder für deine Handvoll Geschwister zu spielen? Lässt du ein stetig wachsendes Publikum im Stich? Das Spielen gebe ich auf. Du willst den Rest deines Lebens Bohnen pflücken und Schweine füttern. Das tun die Leute bei uns daheim. Du bist ein Musiker, Bonito. Und in der Welt zu Hause. Aus dem Traum bin ich aufgewacht. Vom Beifall der Leute? Allen hat es nicht gefallen. Der eine, an den du denkst, Bonito, der wird dich nie wieder stören. Niemals. Und wenn doch? Der kommt nicht mehr. Ich weiß es. Wenn doch, ich müsste mich bei ihm bedanken. Wie konnte ich nur auf meiner sogenannten Musik beharren, mein Freund, wo sie doch nur eine Handvoll Töne, einige wenige kleine Melodien zu hören bekamen. Ein Kinderspiel. Sie hatten so recht. Geklimper. Lassen Sie mich Ihre entschieden zugreifende Hand schütteln, mein Wohltäter. Wie gut, dass Sie diese elenden Gläser zerschlagen haben. Trinkgefäße sind kein Instrument und taugen nicht für Musik. Das Gleiche wird jeder Kindskopf von meiner Säge behaupten. Nicht, wenn er sie jemals gehört hat, Sierra. Und wer gehört hat, was du mit zwei Schlägeln und ein paar armseligen Gläsern anstellst, wird dir und sich ein Instrument wünschen, auf dem du deine Kunst vervollkommnen kannst. Selbst wenn so ein Instrument zu haben ist, ich kann es nicht bezahlen. Vielleicht kann ich dir beschaffen, was du brauchst. Ich bin schon viel zu sehr in ihrer Schuld, Sierra. Ich schulde dir Ersatz für die Gläser, die ich bei deinem ersten Auftritt mit meiner Säge zerspielt habe. Ein Missgeschick. Entschädigen müsste mich der Schrei, als der mutwillig die anderen Gläser zerschlagen hat. Wie ich es mir denke, soll genau der dir zu einer großen Zukunft verhelfen. Lass mich nur machen. Die Säge wahrt ihre Interessen. Ein halbes Dutzend Passagiere mehr an Bord und der Kahn geht unter. Abend für Abend trinkt ein volles Haus Schaumwein zu Champagnerpreisen. Und Sie ächzen unter der Last der Einnahmen, Frau Spuckel? Es ist die Fülle, die einen die Endlichkeit ahnen lässt, Gnädigste. Das sind für gewöhnlich gelehrte Gläser, die den männlichen Tiefsinn fördern. Was merkt übrigens unser Thekenphilosoph zu den unendlichen Möglichkeiten von Bonitos neuem Instrument an? Er schweigt. Schließlich verbreiten schon genug Plappermäuler das Gerücht, die Knochen, mit denen ihr Protégé so melodisch klappert, könnten die eines Adams oder einer Eva gewesen sein. Sie machen durch die Mundpropaganda Umsatz, Froschohr. Und Bonito verzaubert die Neugierigen zu Bewunderern. Ein Verehrer unseres jungen Talents ist Don Pompeo. Gehört ihm nicht der Club, in dem sich die Reichen und Schönen treffen? Schnaps, dir leeres Gefasel nur von angesagten Musikern untermalen lassen. Daher die mürrischen Mundwinkel, Froschlippe. Bonito winkt ein gut bezahltes Engagement und Admiral Frogmore's American Palace Bar versinkt erneut in der Trostlosigkeit vergangener Zeiten. Trost werden auch Sie suchen, Gnädigste, wenn Sie Ihr Schoßhündchen den Damen der Gesellschaft aus der Hand fressen sehen. Kommt hinzu, wer aus dem goldenen Napf frisst, legt sich auch gerne ins gemachte Bett. Raten Sie dem Jungen im eigenen Interesse, meinen Vertrag zu unterschreiben. In Bonitos Nähe bleiben Sie nur in Admiral Frogmore's American Palace Bar. Werden Sie ihm das bezahlen, was Sie auch mir geben? Die Umstände sind die, dass er mehr verlangen kann und Sie mit weniger vorlieb nehmen müssen. Für ein geringeres Salär sinkt meine Säge nicht. Das gute Stück dürfen Sie getrost in den Geigenkasten packen, Madame. Der Tag der Säge war vorgestern. Heute wollen die Leute Bonitos Knochen klappern hören. Ich soll nicht mehr spielen und Sie wollen mich doch bezahlen? Sehen Sie sich das ungespülte Geschirr an und Sie wissen, wie Sie sich nützlich machen können. Wie ich Sie kenne, Ihr einziges und letztes Angebot. Im Gegenteil garantiere ich Ihnen ein ordentliches Zubrot, wenn Sie Sorge tragen, dass Ihr Schützling nicht mit Don Pompeo ins Gespräch kommen wird. Die Bekanntschaft will ich gerne verhindern. Der Kuss der Säge. Die Säge schätzt die Flötentöne nicht. Bewegung, meine teuerste Bewegung. Bleiben im Gegenteil Sie stehen, Froschfuß. Und hören Sie mit mir dem begnadeten Künstler zu, der Sie zum Millionär macht. Ich muss Sie ersuchen, ab sofort die üblichen froschigen Anzüglichkeiten zu unterlassen. Gegenüber einem Sir Froginelt sind derlei Frivolitäten unangebracht. Sie sind der einzige Leichtmatrose, den der Kauf eines Nachtclubs in den Adelstand erhebt, euer Eigengnaden. Dank meiner Gnaden sind Sie die einzige Spülmamsell, die zur rechten Hand eines erfolgreichen Unternehmers aufsteigt. Oder sollten Sie vergessen haben, welche Obliegenheiten ich Ihnen anlässlich der bevorstehenden Eröffnung meiner Empire Saloon Lounge übertragen habe? Ehe ich zu Ihrem ausführenden Organ wurde, hatten Sie mich als Musikerin unter Vertrag. Immer noch Frau vom Fach, muss ich Ihnen sagen, die Trällerflöte passt zu Bonitos Tönen wie die Kirsche in den Cognac. Die Frucht hat sich der Künstler selbst ins Glas gelegt. Er hat, so wird es sein Vertrag, freie Hand. Noch hat er für Freiheit den Kopf nicht. Er passt sein Spiel der Flöte an, wo sie sich ihm unterordnen muss. So bekommt er den erweiterten Tonumfang seines Instruments nie in den Griff. Vielleicht hätten Sie es bei der bisherigen Ausstattung belassen sollen. Er braucht die Herausforderung, weil er das Zeug hat, sie zu bewältigen. Statt dem Jungen neue Knochen für sein Bonifon zu beschaffen. Für ihn mache ich, was mir möglich ist. Tun Sie für die Bar, was nötig ist. Rücken Sie einen fünften Stuhl an die Vierertische. Korrigieren Sie den Entwurf der Getränkekarte um 15% nach oben. Kürzen Sie Ihren Rock um ein Drittel. Ich werde die hinterlassenen Kellerbestände des allzu früh verblichenen Don Pompeo kontrollieren. Ein Geschenk des Himmels, dass seine Erben das Lokal gerade dann abgeben mussten, als sie sich vergrößern wollten. Eine Folge irdischen Verhandlungsgeschicks. Der Kollege muss sich verschnaufen? Der hat Luft für Stunden und Tage. Ein fantastischer Musiker. Noch nie ist mir einer wie er begegnet. Hat selbst 1000 Ideen und ist für alles zu begeistern. Er holt Noten aus seiner Garderobe und will auch andere Flöten mitbringen. Was mich daran erinnert, dass ich auf dem Weg in den Weinkeller war. Dort unten, sagt man, in der Küche, geht der Geist des verblichenen Vorbesitzers um. Er sei auf der Suche nach den fehlenden Körperteilen seines zerstückelten Leichnams. Nun, du musst deine Ohren wiederfinden, mein Hübscher. Hörst du nicht, wie dieser Flötenspieler über dich hinwegbläst? Und wo hast du deine Augen? Siehst du nicht, wie er sich in den Vordergrund drängt? Wo es keinen Hintergrund gibt, kann auch keiner vorne stehen. Auf der Bühne haben wir abgemacht, sind wir gleichberechtigte Partner. Manche Leute halten sich an keine Abmachung. Der schon. Wer weiß? Vielleicht tritt er nie mit dir auf. Was sollte ihn daran hindern? Der Kuss der Säge. Die Säge gerät in Schweiß. Was ist eigentlich aus dem Gitarristen geworden, der den verschwundenen Flötisten ersetzen sollte? Der Kuss der Säge. War da nicht auch ein Geiger? Der Kuss der Säge. Bonitos musikalische Begleiter tauchen auf und verschwinden wie Sternschnuppen. Blasse Instrumentalhandwerker ohne künstlerischen Rang. Am Firmament der Musik leuchtet nur eine Sonne. Eine Sonne, der sie stetig neue Strahlen verschaffen, Gnädigste. Bald jeden Tag bringen sie eine Handvoll klingender Knöchelchen zur Erweiterung seines Ponyphons mit. Der Virtuose muss aus der Fülle schöpfen können. Wie fleißig unser Künstler wieder übt. Seine Musik geht ihm über alles. Derzeit hat er mir erst gestern gestanden, zieht er die Schwester des Generalkonsuls vor. Der Kuss der Säge. Die Schwester des Generalkonsuls. Man sollte meinen, er weint um des Konsuls grausam ermordetes Schwesterchen. Aber schon hat unser Herzensbrecher sich die Frau des Botschafters angelacht. Der Kuss der Säge. Die Frau des Botschafters. Noch ist der verstümmelte Körper seiner Geliebten nicht unter der Erde und schon hat der Kavalier der Tochter des Präsidenten die Ehe versprochen. Der Kuss der Säge. Die Tochter des Präsidenten. Die Säge gerät ins Wanken. Thank you. Empfindsamere Gemüter könnten ihn einen Eisberg nennen. Am Morgen trägt er den Sarg der grausam getöteten Verlobten zu Grabe und bereits zur Mittagszeit nimmt er die Schlägel wieder zur Hand. Hohe Zeit, dass er zu seiner Bestimmung zurückfindet. D'accord, Madame. Ein Virtuose seiner Qualität kann auf Dauer nur der Partner seines Publikums sein. Solange er über diese Beziehung die Geschäftspartner nicht vergisst, wollten Sie hinzufügen. Was ich meinen Ausführungen tatsächlich hinzufügen wollte, war eine Anmerkung zu den fein geschliffenen Knochenplättchen, die Sie, wie ich sehe, auch heute wieder mit sich führen. Ich werde sie noch heute in Bonitos Instrument einbauen. Dank der Prüfungen, die ihm die stetig wachsende Klangpalette des Boniphons abverlangt, gewinnt sein Spiel mit jedem Tag an Reichtum, Schönheit und Kraft. Die Übungen mit immer neuem Klangmaterial hindern unseren Freund aber auch daran, sich ein Repertoire an Bewährtem zuzulegen, mit dem er in den ganz großen Sälen der ganz großen Städte Triumphe feiern kann. Sie wollen Bonito auf Tournee schicken? In knapp einer Woche brechen wir auf. So sehr ich Ihre Gesellschaft genieße, Dero Ehrwürden, muss ich unsere kleine Plauderei nun doch beenden. Reisevorbereitungen sind zu treffen. Hotelzimmer sind für den Künstler, die Kapelle und meine managende Wenigkeit gebucht. Eine Geschäftsreise und zudem ein erster Versuch. Da wollen wir das Team klein halten. Schlagkräftig müssen Sie Ihr Team machen. Ich kenne die großen Seelen in den großen Städten. Ich habe selbst dort gespielt. Die Kapitale von einst ist heute Provinz. Alte Gebäude werden abgerissen oder stürzen von selbst ein. Neue werden an anderer Stelle errichtet. Ein junges Publikum mit anderem Geschmack und neuen Ansprüchen ist nachgewachsen und jubelt seinen nachgeborenen Lieblingen zu. Dort draußen, Sierra, fänden Sie eine befremdlich veränderte Konzertwelt vor. Sie verlangen, dass ich alleine hier bleibe und Ihre Empire Saloon Lounge hüte. Die Räumlichkeiten wird ein Armenier übernehmen, der künftig an dieser Stelle im großen Stil Teppiche verkaufen will. Meine Empfehlung, wenn Sie etwas von Teppichen verstehen, Teuerste, dienen Sie sich dem Mann an. Ich höre Ihr letztes Wort. Unwiderruflich. Ich hörte Ihr letztes Wort, Froschkadaver. Der Kuss der Säge. Die Säge verliert den Boden unter den Füßen. Es ist ein kluger und mutiger Entschluss, Bonito. Trotz einiger schrecklicher persönlicher Verluste, die Tournee nicht abzusagen. Du bist einer Kunst verpflichtet, die die Welt hören muss und hören will. Das sagt Mr. Wright es auch. Mr. wer? Sie wissen schon, Mr. Wright ist der Produzent. Einer der wichtigsten Männer im Musikgeschäft. Oh ja, der Mr. Writers. Er fördert mich, unterstützt mich, setzt sich für mich ein. Das soll nicht heißen, ich hätte vergessen, was der Captain für mich getan hat. Der Admiral. Der Captain hat mir meine erste Chance gegeben. Sir Frosch. Der Captain hat mich für seine American Palace Bar engagiert. Er hat mich in die neue Empire Saloon Lounge mitgenommen. Und der Captain hat den Kontakt zu Mr. Writers geknüpft. Leider hat er bei der Auswahl der Gastspielorte Fehler gemacht, die sich auf meine Karriere ungünstig auswirken könnten, sagt Mr. Wrightes. Der Frosch hat noch andere Fehler gemacht. Unverzeihliche Fehler. Das sagt Mr. Wrightes auch. Beispielsweise hätte der Captain wissen müssen, dass ich mich mit dem Boniphon international nicht durchsetzen kann. Etwa, weil manche Leute meinen, es seien Knochen, auf denen du spielst? Weil der Sound provinziell ist. Dieses Knochengerücht allerdings, sagt Mr. Wrightes, sei für einen Newcomer wie mich ein Geschenk des Himmels. Er hat entschieden, die Legende unbedingt beizubehalten. In Interviews werde ich künftig andeuten, die Metallplatten meines Instruments hätten einen Knochenkern. Du spielst ein neues Instrument. Hören Sie sich die Aufnahme an, die Mr. Wright es mich hat machen lassen. Getroffen, dieser Mr. Writers. Mr. Writers versteht mehr vom Musikgeschäft als jeder andere. Dein neues Instrument klingt wunderschön. Fest und kühn und männlich. Das Instrument, die Platte, das ist noch nicht alles. Sie sollten die Plakate sehen, die Mr. Writers für mich hat drucken lassen. Dabei so fein und zart. Auf dem Bild erkenne ich mich kaum wieder. Der metallische Klang. Aber ich bin es, sagt Mr. Writers. Erinnert mich an ein anderes Instrument, das Metall. Weißt du noch, mein Hübscher, wie wir gemeinsam gespielt haben? Du auf deinen Gläsern, ich auf der Säge? Ach ja, die alte Säge. Sie haben nie mehr auf ihr gespielt. Was ist aus dem Ding geworden? Sie hat böse Scharten bekommen. Aber ich könnte sie schleifen und polieren lassen. Wenn wir die Stücke von damals in ein gemeinsames Repertoire aufnehmen wollen. Heute würde sich das viel, viel besser anhören. Voller und mit mehr Ausdruck. Vielleicht bin ich bei deinem ersten oder zweiten Konzert noch nicht dabei, weil ich zuerst die Säge in Ordnung bringen lassen muss. Und üben sollten wir vor einem gemeinsamen Auftritt auch. Ich stelle mir vor, was Mr. Wrightis zu dieser Idee sagen würde. Mein schöner, mein wundervoller Bonito, brauchen wir die Meinung eines Dritten, wenn wir tun, was wir tun wollen? Wenn wir tun, was wir tun wollen? Ob Sie es glauben oder nicht, Sarah, eben dachte ich für einen Augenblick, Sie meinen Ihren skurrilen Vorschlag ernst. Das muss man sich vorstellen. Ich trete auf den Konzertpodien von Monte Carlo, New York und Tokio in Begleitung einer singenden Säge auf. Schräge Nachtclub-Unterhaltung für ein prominentes Publikum. Aus Prinzessinnen, Premierministern und, wer weiß, gar dem Papst. Wie peinlich für den Papst. Nein, im Ernst, Sarah. Ich denke gerne an die Zeit zurück, in der ich Ihnen ein paar Tipps über rhythmische Struktur und harmonischen Aufbau geben durfte. Nehmen Sie mir ein offenes Wort nicht krumm, wenn ich hinzufüge, schade, dass Sie nicht mehr draus gemacht haben. Musikalisch meine ich. Wir haben alle etwas, was wir bedauern müssen. Nun möchte ich Sie freilich nicht länger aufhalten, Maestro. Nur eine Bitte noch. Zum Abschied möchte ich Ihnen einen Kuss geben. Sie hörten Boniphonie von Frieda Feist. Die Rollen und ihre Darsteller waren Monika Hansen als La Sierra, Daniel Brühl als Bonito, Andreas Mannkopf als Captain Froggy, Admiral Frogmore und Sir Frogginald, Wolfgang Rüther als Betrunkener und Gunda Aurich als weibliche Stimme. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Elke Tratnik, Regieassistenz Alexandra Strauß, Musik Wolfgang Lackerschmidt, Regie Michael Schlimgen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999.